Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. We are now in verse 15, a verse that I've loved for decades. Wir sind jetzt bei Vers 15, einem Vers, den ich seit Jahrzehnten liebe. It's a verse that's very confronting, but so beautiful. Es ist ein sehr konfrontierender Vers, aber er ist so schön. I like to say it hurts so good. Ich sage gerne, es tut so gut weh. When you exercise and all the muscles hurt. Wie wenn man Sport treibt und alle Muskeln schmerzen. It hurts so good because you know you did something good for your body. Es tut so gut weh, weil man weiß, dass man seinem Körper etwas Gutes getan hat. And this is a Bible verse that hurts so good. Und dieser Bibelvers tut so gut weh. Because it confronts our comfortable lifestyle. Weil er unseren bequemen Lebensstil konfrontiert. But it's so clear in the Bible. Doch in der Bibel ist es ganz klar. Don't set the affection of your heart on this world. Hängt euer Herz nicht an diese Welt. Or in loving the things of the world. Und liebt nicht die Dinge dieser Welt. The New King James Version, for instance, says, don't love the world nor the things of this world. In der New King James Bibel heißt es zum Beispiel, liebt nicht die Welt noch die Dinge dieser Welt. It's very interesting if you go to the grammar of the Greek. Es ist sehr interessant, wenn man sich die griechische Grammatik ansieht. It is written in the present tense in the active voice and as an imperative. Ist es in der Gegenwartsform, in der Aktivform und als Imperativ geschrieben? Here's what this means. Das bedeutet Folgendes. Present tense means it's every single moment of your life until you are with Jesus. Gegenwart bedeutet, dass es für jeden einzelnen Moment deines Lebens gilt, bis du bei Jesus bist. That means forever. Was bedeutet für immer. And active voice means that you have to do it. Die aktive Stimme bedeutet, dass du es tun musst. And imperative means it's a divine order, not an option. Und der Imperativ bedeutet, dass es eine göttliche Anordnung ist, keine Option. So every moment of your life on earth, God is giving you an order. Gott gibt dir also für jeden Moment deines Lebens auf der Erde eine Anweisung. And he says this. Er sagt Folgendes. He says, you must not set the affections of your heart on this world. Du darfst dein Herz nicht an diese Welt hängen. Or in loving things of the world. Noch die Dinge dieser Welt lieben. Hang on, Reinhard. Moment mal, Reinhard. But what's wrong with the things of this world? Was ist falsch an den Dingen dieser Welt? I mean, you're building yourself a house, that's a thing of this world. Du baust dir doch ein Haus, das ist ein Ding dieser Welt. You're driving a car, that's a thing of this world. Du fährst ein Auto, das ist ein Ding dieser Welt. Look, John doesn't say, don't have the things of this world. Johannes sagt nicht, besitze nichts von den Dingen dieser Welt. He says you're not going to put your affection in it. Er sagt, dass wir unsere Zuneigung nicht an diese Dinge hängen sollen. I've got a very, very simple philosophy. Ich habe eine sehr, sehr einfache Philosophie. Everything that you allow inside of your heart is going to conquer your heart. Alles, was du in dein Herz lässt, wird dein Herz erobern. So I don't want my heart to be conquered by the system of this world or by things that are in this world. Ich möchte nicht, dass mein Herz vom System dieser Welt oder von den Dingen, die in dieser Welt sind, erobert wird. Therefore, I've made a very simple decision. Deshalb habe ich eine sehr einfache Entscheidung getroffen. I will use the things in this world, but never I'm going to put my affection on anything. Ich werde die Dinge dieser Welt nutzen, aber ich werde mein Herz niemals an diese Dinge hängen. This is actually something really beautiful, you know why? Das ist eigentlich etwas sehr Schönes. Weißt du warum? Because I believe, weil ich glaube, that nobody who loves the things of this world can actually truly enjoy them. Dass niemand, der die Dinge dieser Welt liebt, sie wirklich genießen kann. Think about this. Denk darüber nach. Let's imagine that you have the money to finally have the brand new car that you've always wanted to have. Stell dir vor, du hast das Geld, um dir endlich das nagelneue Auto zu kaufen, das du schon immer haben wolltest. Now you love that car. Nun liebst du dieses Auto. You put your affection on the car. Du hängst dein Herz daran. So what happens if you have an accident? Was passiert, wenn du einen Unfall hast? You're gonna be in a mess. Du wirst in Schwierigkeiten geraten. Because you've let the car inside of your heart. Weil du das Auto in dein Herz gelassen hast. You can't really enjoy anything if you love it that much. Wenn man etwas so sehr liebt, kann man es nicht wirklich genießen. I know people who love the things of this world. Ich kenne Menschen, die die Dinge dieser Welt lieben. They have very nice things in their house. Sie haben sehr schöne Gegenstände in ihren Häusern. I don't know if you've ever been to those homes. Ich weiß nicht, ob du jemals in einem dieser Häuser warst. It's like you're almost afraid to sit down on the couch because you don't want to make it dirty. Man hat fast Angst, sich auf die Couch zu setzen, weil man sie nicht schmutzig machen will. You can't even enjoy the meal because the glass is so fancy. What is if it breaks? Man kann nicht einmal das Essen genießen, weil das Geschirr so schick ist. Was ist, wenn es zerbricht? So John is giving us a very important warning here. Johannes gibt uns hier eine sehr wichtige Warnung. But if you don't love these things, but just enjoy them and use them, wenn du diese Dinge jedoch nicht liebst, sondern sie einfach nur genießt und benutzt, then you can actually just have fun, enjoy them, but your heart will never be conquered. Dann kannst du tatsächlich Spaß haben und sie wirklich genießen, ohne dass dein Herz jemals erobert wird. I know a lot of people who love the things of this world more than they love people. Ich kenne viele Menschen, die die Dinge dieser Welt mehr lieben als Menschen. You imagine. Stell dir vor. If somebody, not because they are careless, but by accident breaks something that's very expensive. Jemand zerbricht aus Versehen etwas sehr Teures. How do you react to this person? Wie reagierst du auf diese Person? At the moment, what's more important, the person or the things that are broke? Was ist dir in diesem Moment wichtiger, die Person oder die Sache, die kaputt gegangen ist? To love the things of this world and this world is a very dangerous thing to do. Die Dinge dieser Welt und diese Welt selbst zu lieben, ist eine sehr gefährliche Sache. And Christians should never do that anyhow. Christen sollten das sowieso nie tun. But look, John is telling us not to set the affection on two things, the world and the things. Johannes nennt uns zwei Dinge, an die wir unser Herz nicht hängen sollen. Die Welt und die Dinge dieser Welt. I keep being, I don't know, I guess shocked. Ich bin immer etwas schockiert. When I see how much affections Christians put in the system of this world. Wenn ich sehe, wie sehr Christen ihr Herz an das System dieser Welt hängen. Because when the Bible says don't set your affection on the world, it actually means this world system. Denn wenn die Bibel sagt, dass wir unser Herz nicht an diese Welt hängen sollen, dann ist damit das System dieser Welt gemeint. Their political party loses, they go into stress. Wenn ihre politische Partei verliert, sind sie gestresst. Think in America, Christians hate each other because one is Republican, the other one is Democrat. Denk an Amerika. Christen hassen sich gegenseitig, weil der eine Republikaner ist und der andere Demokrat ist. I have seen terrible animosity in America because people have different political views among Christians. Ich habe in Amerika schreckliche Feindseligkeiten unter Christen erlebt, weil die Menschen unterschiedliche politische Ansichten haben. You know why? Weißt du warum? Because their affection is actually on the system of this world. Weil ihr Herz eigentlich an dem System dieser Welt hängt. And the Bible tells us we must not do that. Und die Bibel sagt, dass wir das nicht tun dürfen. I see you tomorrow. Bis morgen.